Ja, liebe Schwestern und Brüder, herzlichen Dank, dass ich hier bei Ihnen sein darf heute Abend. Wie er übrigens sagte, ich werde einen Impuls geben, ungefähr 20 Minuten, so haben wir das abgestimmt. Nicht als das letzte Wort und sicher auch nicht das erste Wort für Sie, sondern als Anregung, um ins Gespräch zu kommen. Ich möchte zunächst einmal anfangen mit einem Thema, das gar nichts mit Kirche zu tun hat, auf den ersten Blick. Weil ich mir dachte, wir reden so viel über Kirche und über das, was uns bewegt und die Zukunft von Gemeinde und die Strukturen und die Inhalte, dass es mal gut ist, ganz woanders hinzukommen. Seit Monaten können wir keine Nachrichten sehen oder hören, ohne dass nicht der Euro, die Eurozone erwähnt werden. Früher kam das einmal im Monat vor, bestenfalls. Und ich habe mir gestern in der Vorbereitung auf einen Termin, den ich heute Morgen hatte, und auf diesen Termin hier, sehr ähnlich gelagert vom Thema, gedacht, ich will nicht immer anfangen mit dem Sendungspapier, sondern mal über den Euro. Was ist da passiert? Man hat sich auf eine Währung geeinigt und man hat die Strukturen dafür geschaffen, dass man eine gemeinsame Währung hat. Vor der gemeinsamen Währung hat ein Land wie Griechenland, wenn es für 10 Jahre Geld geliehen hat, 12% und mehr Zinsen bezahlt. Das war vor Einführung des Euro. Dann kam die Einführung des Euro, eine gemeinsame Struktur, eine gemeinsame Währung, und alle Länder der Eurozone haben gleich viel Zinsen bezahlt, wenn sie Geld geliehen haben. Ungefähr 2%. Also egal, ob das Griechenland war oder Frankreich oder Deutschland oder Spanien, Italien, wer auch immer. Und das hat 8 Jahre gehalten. Die Struktur war stabil. Da konnte man ja meinen, durch die Struktur hat man sowas geschaffen wie Solidarität. Im Jahr 2008 fing es dann an, auseinanderzugehen. Und heute haben wir dann die Situation, habe ich mir gestern mal angeguckt, wenn Deutschland Geld leiht auf dem Markt für 10 Jahre, zahlt Deutschland 0,5% Zinsen aktuell und Griechenland zahlt 80%. So ist das, wenn man Strukturen schafft, ohne die Inhalte zu kleben. Das kann man daraus lernen. Denn man hat eine gemeinsame Währung geschaffen, aber man hat nicht garantiert, dass es Solidarität gibt, sondern man hat inhaltlich zugelassen, dass Deutschland heute Geld leihen kann für 0,5% und kann es an Griechenland verleihen, dann sagt man unter Freunden nicht 80, nehmen wir 30, oder 50% weniger, aber man hat ein dickes Geschäft gemacht. Und das ist, wenn es strukturell zwar übereinkommt, aber es keine inhaltlich gemeinsame Basis gibt. Ja? Ich will ja keinen Vortrag halten mit dem Euro, aber es wird deutlich, Solidarität ist kein Markenzeichen für die Eurozone. Und das ist ein Teil des Problems. Das sollte uns zu denken geben, wenn wir über die Kirche der Zukunft reden. Wir brauchen klare Strukturen, aber wir brauchen auch klare Inhalte. Das Grundlagenpapier über die Sendung der Kirche im Bistum Münster, das ist erstmal ein Grundlagenpapier für alle Prozesse, die wir jetzt im Moment gestalten, um zu gemeinsamen Inhalten zu kommen. Das heißt, das ist das Grundlagenpapier, um einen Pastoralplan für das Bistum zu vereinbaren. Da fangen wir jetzt an, oder wir haben angefangen, das wird im Dezember in den Diözesanrat gehen und dann haben wir uns erstmal ein Jahr Zeit genommen, wo auch Sie beteiligt werden und die Gremien im Bistum, die Verbände, die Räte und wo wir dann über diesen Plan reden. Ein solcher Plan, das ist nicht eine Neuauflage von etwas, was wir haben, das ist eine Neuauflage zum Beispiel von einer Synode oder einem Diözesanforum oder was auch immer, sondern dieser Plan wird dadurch gekennzeichnet sein, dass er einige wenige Ziele hat, die man vereinbart und die dann auch überprüfbar umgesetzt werden. Und die Wahrheit ist konkret, das heißt, es gibt allgemeine Ziele fürs Bistum und dann muss man die runterbrechen auf die einzelnen Ebenen bis hin auf die Ebene der Pfarrei oder, wenn es dort Substrukturen gibt, bis hin, so hat es ja auch unser Bischof erwähnt, am Tag der Seelsorgerinnen und Seelsorger bis in sogenannte Gemeinden vor Ort. Dieses Grundlagenpapier überrascht, denn wenn ich über die Sendung der Kirche im Bistum Münster nachdenken will, dann frage ich ja zunächst mal oder erwarte, was sollen wir denn machen? Ich erwarte, dass mir gesagt wird, was sollen wir denn tun? Was ist unsere Sendung? Aber das Papier beginnt mit einem Zitat von Alfred Delp: Die Welt ist Gottes Volk. Das heißt, da wird nicht gesagt, macht mal was, bringt Gott in die Welt, sondern erstmal wird gesagt, die Welt ist Gottes Volk. Heißt, wir sind eingeladen zu schauen, zu betrachten, wo begegnet uns denn Gott in dieser Welt? Und mal salopp gesagt, das habe ich heute, als ich etwas provoziert wurde, dann auch so gesagt, ich sage es heute Abend auch nochmal, das hatte ich gar nicht vorbereitet, wir müssen damit rechnen, dass selbst wenn die Kirchen hier und da Lehrer werden, die Welt trotzdem Gottes Volk bleibt. Das sollte uns klar sein. Das ist eine Ermahnung und es ist aber auch eine Entlastung. Beides. Die Welt ist Gottes Volk, das akzeptiert auch die Säkularisierung, die wir erfahren in dieser Welt. Ich habe vor kurzem einen Mann getroffen im Zug. Wir kamen ins Gespräch, wie man ja manchmal gut ins Gespräch kommt, wenn man weiß, man trifft sich nie mehr wieder. Und er hat mir erzählt, er ist zweimal an Krebs operiert worden, zweimal Chemo, Reha, war 14 Monate arbeitslos, hat dann wieder Arbeit gefunden und seine Frau, so hat er es ausgedrückt, hat ihn verlassen. Das sage ich so, ohne Schuldzuweisung, so hat er das erfahren. Und dann sagt er mir, aber ich bin mit meinem Leben versöhnt. Ich kam dann heraus, jetzt bin ich, 55, ich bin mit meinem Leben versöhnt und ich kann auch dem Tod ins Auge sehen, wenn er kommt. Aber ich glaube an keinen Gott. Und ich habe von meinem Leben erzählt und habe natürlich auch gesagt, ich glaube an meinen Gott, für mich. Aber ich glaube diesem Mann, dass er wirklich nicht glaubt. Und ich glaube ihm auch, dass er gut mit dem Leben zurechtkommt. Für mich abends im Nachgang habe ich auch Gott gedankt und gesagt, ich bin froh, dass du in diesem Menschen bist. Denn ich kann das nicht anders deuten. Ich nicht. Ich habe das ihm nicht aufgedrängt, muss ich ihm auch nicht aufdrängen. Aber für mich ist es von meiner Überzeugung her klar, er ist auch in diesem säkularen, nenne ich ihn mal, völlig weltlichen Mann gegenwärtig. Denn sonst könnte der, von meiner Überzeugung her, nicht diese Stärke haben. Aber er muss es nicht wissen. Und er muss es für sich so nicht deuten. Aber ich bin dankbar, dass Gott offenkundig in einer ganz säkularen Welt präsent sein kann und am Ball schaut. Wie es in diesem Grundlagentext heißt, er findet die Menschen und er will sie tun. Und ich muss nicht selber Gott suchen. Ich muss mich finden lassen. Ich kann mich finden. Auch das ist entlastend. Gleichzeitig drückt sich darin aus, was auch in dem Grundlagentext deutlich gesagt wird, wir haben einen Auftrag, wir genügen uns als Kirche nicht selbst, sondern wir haben den Auftrag, Gott zu entdecken und wir haben den Auftrag, Gott in allen Milieus zu entdecken. ist ein hoher Anspruch. Also unter Arm und Reich, unter Menschen mit Behinderung, gleich welcher Art und ohne Behinderung zu realisieren. Wir haben den Auftrag, Gott zu entdecken, in denen, die in der Kirche beheimatet sind und unter denen die Kirche gelegentlich aufsuchen, wenn es sich denn mal anbietet. An Feiertagen oder aufgrund von familiären Anlässen, seien sie froher oder trauriger Natur. Und wir haben den Auftrag, ihn zu entdecken und daran zu glauben, dass er wirkt, auch unter denen, wo wir sagen, die sind völlig auf der falschen Spur. Sei es politisch, sei es persönlich, privat. Überraschend ist auch, dass dieser Grundlagentext dann am Ende wieder mit einem Zitat endet aus dem apostolischen Schreiben Deus Caritas Est von Papst Benedikt, dem 16. Da wird schon etwas gesagt über das, was wir tun sollen. Nämlich, da heißt es in dem Zitat, der Christ weiß, wann es Zeit ist, von Gott zu reden. Also wir sollen von Gott reden. Aber das steht nicht immer und überall. Und von Gott reden, das heißt auch in einer Sprache, die die Menschen verstehen. Ja, ich sage das mal etwas plakativ. Wir betonen heute immer, auch in dem Papier ist das so betont, Eucharistie ist Mitte, Höhepunkt, Quelle, Zentrum unseres Glaubens. Aber wer versteht es? Was das heißt? Von Gott reden heißt ja nicht, ich tue mir was Gutes, damit ich nachher sagen kann, ich habe mal wieder über Gott geredet. Sondern das Reden meint ja auch, der Empfänger kann etwas empfangen. Wenn ich aber sage, es gibt in Interviews immer wieder die Frage an Prominente, und die finde ich spannend, was würden Sie tun, wenn Sie noch eine Stunde zu leben hätten? Und das ist ja im Grunde das, was Jesus beantwortet hat. Denn er hat gesagt, was er die letzte Stunde machen will, was ihm besonders wichtig ist. Und deswegen ist das Zentrum und Mittel und Hilfe, nämlich Fußwaschen und Abendmahl. Da kann ich heute sagen, aber mir wäre lieber was anderes, ne? Also ein Tisch, der sich biegt oder sowas beim Essen, wo so viel draufsteht, dass man nicht weiß, was man wählen soll. Nein, aber der Respekt vor dem, dem wir unseren Namen verdanken, unserem Glauben, sagt mir, das war sein Vermächtnis. Das hat er gesagt, das ist mir das Wichtigste für die Anführungsstriche letzte Stunde. Das lasse ich als mein Testament. Und über ein Erbe kann man nicht diskutieren. Das kann man annehmen oder ablehnen. Ich kann aber nicht natürlich ein bisschen mehr. Das ist vorgegeben. Und ich sage das mal salopp, also wenn wir sagen, Eucharistie, Mitte, Höhe, Quelle, das ist es. Und ich glaube, wir müssen uns da mal Gedanken machen, von Gott reden. Wie reden wir von? Wie können wir das, ja, ich bin natürlich ein Schulmensch, durch und durch. Seit 87 war ich immer im Schuldienst und habe da ganz andere Vorstellungen. Heißt nicht, dass ich da super gut bin oder dass mir das gelungen ist, überhaupt nicht. Aber, ja, also, was die Erdung angeht, hätte ich da schon ein paar Ideen, glaube ich, wo es hingehen muss. Aber nicht, dass ich die besten habe. Ich glaube, die haben wir alle. Wir müssen sie uns erlauben. Ich glaube, das Problem ist, wir hätten viele Ideen, wie wir gut von Gott reden könnten in dieser Welt. Aber wir erlauben uns das nicht, weil wir immer meinen, wir sagen was Falsches. Also von daher von Gott reden, das heißt auch, wir müssen mal gemeinsam gucken, wie kann das denn gehen. Das war jetzt nur mal ein Beispiel euch wissen. Und wir müssen, so sagt das Zitat auch, dasselbe Zitat aus Deus Caritas ist, wir müssen auch wissen, wann es recht ist, von ihm zu schweigen. Ja? Also den Mann im Zug habe ich von Gott nichts erzählt, außer dass ich selber an ihn glaube und er für mich wichtig geworden ist. Und ich habe ihm ein Beispiel genannt aus meinem Leben, wo ich sage, für mich hatte das mit Gott zu tun. Aber mehr war da auch nicht. Und wann es angesagt ist, nur einfach die Liebe reden zu lassen. Wichtig ist nicht, dass wir alles verbalisieren. Wichtig ist aber, dass was immer wir tun und lassen, dass die Menschen spüren, dieser Mensch tut mir gut. Das ist der Anspruch, den wir haben müssen. Den wir nicht erfüllen, weil wir endlich sind, menschlich sind, begrenzt sind, müde sind, was weiß ich. Aber den Anspruch müssen wir haben, zu sagen, das will ich jetzt mal. Dass die Leute, die uns begegnen, sagen, diese Frau, dieser Mann tut mir gut. Da müssen sie gar nicht wissen, warum ich denn so lebe, dass es ihnen gut tut. Es kann Augenblicke geben, wo ich das mal erwähnen kann und auch erwähnen sollte. Das muss man auch. Das ist aber nicht immer. Heute hatte ich nämlich zu tun mit Leuten aus Bildungseinrichtungen. Heute Morgen, also Familienbildungsstätten zum Beispiel, die mir dann sagten, ja, aber wir haben immer den Vorwurf gemacht, dass wir zu wenig von Gott reden. Ja? Dann habe ich ihn, und damit höre ich auch jetzt erstmal auf, habe ich ihm folgende Geschichte erzählt. Ich war mal 4 Wochen in einer Hauptschule. Und habe dort in Gruppen jeden Tag 2 Stunden mit Schülerinnen und Schülern gesprochen. Und nach 14 Tagen hatte ich den Auftrag, auch in einer Klasse, morgens mit einem, so hieß das Wort, in den Tag zu beginnen. Also ein geistliches Wort. Und ich habe diese Schüler 2 Wochen schon erlebt, jeden Tag 2 Stunden. Und wusste so ungefähr, wie man so schön sagte, wie die ticken. Und dann habe ich das Wort in den Tag gestaltet und am Ende gesagt, es ging also um eine Geschichte, wo etwas gut gegangen ist, wie der Erwarten im Leben von Jugendlichen. Und dann habe ich am Ende gesagt, die einen sagen Zufall, die anderen sagen Schwein gehabt, die anderen sagen Glück gehabt, die anderen sagen, ich war gut. Und die anderen sagen, da war Gott dann. Und dann kam ein Lehrer nachher und sagte, das ist ja unmöglich, jetzt hat man mal die katholische Kirche da und noch einen Vater. Da wäre auch mal die Gelegenheit gewesen, ein bisschen mehr von Gott zu reden. Und dann habe ich ihm gesagt, Entschuldigung, diese Schülerinnen und Schüler, die ich vor mir hatte, die leben in einer Realität, in der spielt Gott bis 8.30 Uhr, das war, wie wir aufhören, im Alltag überhaupt keine Rolle. Und heute kam er einmal vor. Und die Steigerung von 0 auf 1 ist qualitativ viel höher als die von 10 auf 20. Denn diese Steigerung von 0 auf 1 kann man nicht in Prozent ausdrücken. Das ist die qualitativ höchste Steigerung. Und das steht auch in diesem Papier mit. Ja, wir müssen gucken, nicht, dass wir unsere Idealmaßstäbe anlegen und meinen, Ideale sind Normen. Ideal ist es eine Norm, ist was anderes. Das ist das Ideal und die Wirklichkeit zusammenbringen, dann kommt man zur Norm. Dass wir nicht unsere Ideale anlegen, sondern immer auch gucken, was ist die erste Stufe, die zweite Stufe, die dritte Stufe, die ich gehe. Und dass wir uns darin auch ermutigen und nicht uns absprechen, wenn jemand es so macht, dass er sagt, heute lasse ich einmal Gott vorkommen, dass wir uns dann absprechen, dass wir nicht fromm genug sind oder rechtgläubig genug sind. Wir müssen wissen und verantworten, was wir tun. Es geht nicht darum, Gott zu verschweigen oder sich zu verdrücken oder klein zu machen. Wir haben was zu bieten, wir haben ihn zu bieten, er bietet sich uns. Das ist unser Erbe, sein Testament. Aber das muss spürbar werden und das hängt halt eben von denen ab, zu denen wir gesandt sind. Und da wünsche ich mir wirklich die Solidarität untereinander. Da brauchen wir auch gegenseitig Korrektur und da haben wir alle was zu sagen aufgrund unserer Erfahrung, wie das gehen kann. Es geht nur um eins, es geht darum, dass Menschen spüren können, Gott kann eine Horizonterweiterung werden. Gott kann bedeuten für mich, dass das Leben an Qualität gewinnt. Und vor allem Gott und die, die an ihn glauben, die tun mir und meinem Leben gut. Das steckt im Grunde hinter diesem Papier. Wenn Sie mehr zu dem Prozess wissen wollen, wie das entstanden ist, ich kann nur sagen, Sie haben auch mitgewirkt. Vielen Dank. Es zeigt, es gab einen Ursprungstext, es gibt jetzt diesen Text. Und wenn Sie die vergleichen, dann merken Sie auch eine Wissensreife und kann lernen. Da hat sich viel verändert und ich hoffe, dass wir mit dem Diözesanpastorat dann genauso gut und noch mit mehr Zeit, weil wir da auch mehr Zeit brauchen, ins Gespräch kommen und dass sie sich genauso gut auch entwickeln kann in uns weiter. Ich danke Ihnen fürs erste Mal für Ihre Aufmerksamkeit.